Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen: Scheibenschießen in Drakenburg, Sanierungsmaßnahmen am Kreerweg und ASC verliert gegen Hamburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler, guten Morgen. Am Wochenende wurde in Drakenburg das Scheibenschießen gefeiert. Als bester Schütze setzte sich Burkhard Benecke durch, Fahnenkönig wurde Lars Neundorf, Kinderkönig wurde Louis Weihhausen. Programm-Highlights waren außerdem der große Festabend am Samstag und der Familiennachmittag am Sonntag. Kurioser Einsatz für die Nienburger Feuerwehr. Am Samstag strandete eine Person mit ihrem Elektrorollstuhl an einer Tankstelle am Berliner Ring. Die Feuerwehr half und brachte die hilfsbedürftige Person mit dem Mannschaftstransportwagen zurück in ihre Wohnung. Der Kreerweg in Nienburg war am gestrigen Sonntag voll gesperrt. Grund waren Sanierungsmaßnahmen an der Fahrbahndecke. Diese wurde zunächst vollständig abgefräst. Am kommenden Sonntag steht eine erneute Vollsperrung der Straße an. Dann bekommt der Kreerweg eine neue Asphaltdecke. Am Samstag testete der Fußballkreisligist ASC Nienburg gegen den Hamburger Fußballclub Falke. Nach 90 Minuten stand es 0:4 für die Gäste. In der ersten Halbzeit konnten die Hausherren noch mit der Klasse und der Routine der Hamburger mithalten. In den zweiten 45 Minuten ging dann jedoch nur noch wenig in Richtung Falker Tor. HFC-Präsidentin Tamara Dwenger nach dem Spiel: Übertreffen nicht, sondern ich glaube, dass es heute eine grundsolide Leistung war. Man hat gesehen, dass in den letzten Tagen viel gemacht worden ist. Wir hatten ja auch den einen nicht so schönen Auftritt in der vergangenen Woche. Hartes Trainingslager gehabt, insgesamt sehr positiv. Das waren die Lokalnachrichten am Montagmorgen mit mir, Philipp Kessler. Diese können Sie nachhören auf unserer Homepage unter www.radiomw.de oder auch über unsere neue Radio Mittelweser App.